Man hat ja doch eine ziemlich gute Verkehrsanbindung, muss ich feststellen. In Neukölln? Mhm. Trifft er nicht auf ganz Berlin zu? Nee. Wieso nicht? Naja, von wo kommst du schon mit einmal umsteigen nach Potsdam? Schöneberg. Mhm. Ja, ist ja auch die gleiche Linie wie Neukölln. Ist auch dieselbe wie die mit dem Sonderzug nach Pankow? Nee. Pankow ist da weiter oben. Im Norden. Und Potsdam liegt im Süden. Ja. Wobei jetzt, wo es die Ringbahn wieder gibt, ist die Vermutung gar nicht so abwegig. Nee, eigentlich nicht. Weil Felix auch total wichtig, dass wir drüber reden. Ja? Warum eigentlich? Ist euch nicht aufgefallen, dass wir das Thema schon mehrfach hatten? Ja. Doch. Das alleine zeigt doch schon, wie wichtig das ist, dass man sich mit dem Verkehrswesen auseinandersetzt. Stimmt. Ja, aber irgendwann ist es, glaube ich, auch erschöpft, das Thema. Und warum? Genau, warum? Ja. Ihr könnt da stundenlang drüber bitte reden. Das Thema Verkehr entbehrt einfach jener Brisanz, die notwendig ist, um ein Thema erschöpfend zu behandeln. Das entbehrt eine gewisse Anzüglichkeit auch nicht. Ja. Was jetzt aber schäbige Wortspielerei ist, würde ich mal sagen. Gesund Brunnen zurückbleiben. Das ist eine faire Ansage, finde ich. Wieso eine faire Ansage? Wir könnten auch so unfair sein und verschweigen, dass der Zug jetzt losfährt, stimmt's? Ja. Ja, aber wenn man sowieso zurückbleiben muss, ist es doch egal. So. Das Verletzungsrisiko wird aber gering gehalten, wenn man so freundlich darauf hingewiesen wird, dass der Zug jetzt losfährt. Aber Sie sind hier ernsthaft um mit Wohlergehen Ihrer Fahrgäste besorgt? Ja. Nicht nur das, man ist auch um die allgemeine Betriebssicherheit besorgt. Genau. Dann ist das natürlich eine faire Ansage. Na, sag ich doch. Nächster Bahnhof. Noch eine Ansage. Hermannstraße. Ah ja. Übergang zur U-Bahn-Linie 8. Linie 8. Und zum Busverkehr. Hier kann man in den Bus umsteigen. Aufstieg super. Links. Für so die linken Aussteiger-Typen, wa? Hermannstraße, so was ist da jetzt los? Da sind aber viele Fahrgäste. Guck mal einer an, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ist schon wieder Krieg oder was? Ich glaube nicht. Natürlich nicht, das sind ganz offensichtlich alles Fußballinteressierte. Fußballinteressierte. Kennst du sowas ja nicht? Ich bin selber Fußballbegeistert. Das ist aber auch kein Grund, hier so einen Krawall zu machen. Du bist praktisch auch Fußballbegeistert? So sieht's aus. Warst du eigentlich auch beim Bund? Wieso bitte? Fußball ist schon auch so ein bisschen so Kriegsersatz. Kann ich doch nicht für. Ich finde ja diese grölende Masse auch einigermaßen unangenehm. Unangenehmere Massen als Fußballmassen. Ich finde zum Beispiel so Touristenmassen, die sind aber meistens disziplinierter. Ja, gerade bei Fußballmassen, die sind doch hochdiszipliniert. Aber wenn die hier so rumbrüllen, dann können die sich doch ja nicht auf das Spiel konzentrieren. Wollen sie ja vielleicht gar nicht. Wahrscheinlich ist es, glaube ich, auch total schön, in so einer Masse glückstrunken aufzugehen. Naja. Ich weiß nicht, bei uns in Uckermark wird nicht so laut Deutschland hier brüllen. Wo würdest du denn das Gefühl haben, dass... welcher Mannschaft, wenn die Weltmeisterschaft würde, würdest du dich denn irgendwie halbwegs repräsentiert? Tut mir leid, ich verstehe dich gerade nicht. Zurückbleiben, weiter geht's. Mann. Ach, da wollte er wahr sein. Ah, endlich Ruhe. Scheiß Fußballfans. Ich könnte aber immer so gerne stören. Ich verstehe aber auch immer nicht, warum man nicht auch mal für eine andere Mannschaft sein kann als für die eigene. Doch. Naja. Ich weiß. Wieso denn? Weil die Leute einfach nicht auf die Idee kommen, glaube ich. Nee, weil man doch sich selbst, wenn man jetzt in Deutschland lebt, praktisch auch immer so also total fremd fühlt. So, wer fühlt sich denn hier fremd? Ich jedenfalls nicht. Ich kenne diese Neuköllner Fußballhorden. Ich weiß, dass du Westberliner bist.